Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu unserer Berliner Buchpremiere hier in der Ladengalerie des Titels Palästina, Vertreibung, Krieg und Besatzung, herausgekommen im letzten Herbst im Papyrossa Verlag in Köln. Und ich begrüße neben mir ganz herzlich zwei der Herausgeber, zu meiner Linken Annette Groth und Norman Pech. Herzlich willkommen. Der Band, wir haben ihn in der gestrigen Ausgabe vorgestellt, versammelt 22 Beiträge von Autoren aus Israel, aus Palästina, den USA und aus der Bundesrepublik. Und er bietet ein sehr weit gefächertes Feld von Themen in Einzelbeiträgen. Der äußere Anlass waren also entlang des Kalenders mindestens zwei Daten, also 70 Jahre UN-Teilungsresolution, der Teilungsplan, der das britische Mandat für Palästina beendete und die Schaffung eines Staates für Juden und eines für Palästinenser vorsah. Das war sozusagen der eine Jahrestag. Der zweite, der auch bis heute nachwirkt in seinen Ergebnissen, ist der Sechstagekrieg von 1967 mit sehr folgenreichen Annexionen. Ich muss das nicht sagen, aber wiederholt es trotzdem nochmal. Also der Gazastreifen, die Golanhöhen, die Sinai-Halbinsel, das Westjordanland sind bis heute besetzt. Und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Jahrestage. Der 30. Jahrestag der ersten Intifada 1987, 120 Jahre der erste Zionistenkongress in Basel und weitere. Also äußere Anlasse, aber die bedarf es bei einem solchen Thema eigentlich überhaupt nicht, wenn man die Nachrichtenlage in den letzten Wochen nur verfolgt hat. Zu nennen da zum Beispiel die Entscheidung von Präsident Trump Anfang Dezember, Jerusalem als offizielle Hauptstadt Israels anzuerkennen. Oder aber eben diese Bundestagsdebatte, die am letzten Donnerstag stattfand, zu Antisemitismus und zur Schaffung eines Antisemitismus, des Posten eines Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Auch das eine sehr folgenreiche Debatte, die uns auch heute Abend noch beschäftigen wird. Ich begrüße ganz herzlich nochmal die beiden Gäste hier auf dem Podium. Annette Groth, sie ist Entwicklungssoziologin, war Abgeordnete für die Linksfraktion im Bundestag von 2009 bis 2017. War dort menschenrechtspolitische Sprecherin und tätig im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Ihr übergreifender Arbeitsschwerpunkt im Parlament war Migrations- und Nahostpolitik. Nochmal herzlich willkommen, Annette. Dann begrüße ich ganz herzlich nochmal den Norman Pech, lehrte als ordentlicher Professor öffentliches Recht an der Hamburger Hochschule für Wirtschaft und Politik, HWP. War auch Abgeordneter der Linksfraktion von 2005 bis 2009. Er ist Verfasser und Herausgeber zahlreicher Bücher und Aufsätze, vor allem zu völkerrechtsbezogenen Fragen. Er ist seit vielen Jahren auch Autor der Jungen Welt. Herzlich willkommen nochmal. So, nicht begrüßen, aber dennoch erinnern möchte ich, dass dieses Buch einen dritten Herausgeber hat, nämlich den Richard Falk, Professor für Rechtswissenschaften an der University of California. Er war von 2008 bis 2014 Sondergesandter des UN-Menschenrechtsrates für die palästinensischen Autonomiegebiete. Auch er mit einem Beitrag in diesem Band vertreten. Wie gesagt, 22 Aufsätze plus Vorwort. Und wir haben uns den heutigen Abend so vorgestellt, dass Annette Groth und Norman Pech zunächst mal zusammenfassend einen größeren Themenkomplex darstellen werden. Annette wird was sagen, also zur Genese des Buches, wie sie dazu gekommen sind, also diesen speziellen Kreis von Autorinnen und Autoren anzusprechen und zu gewinnen für die Mitarbeit. Und darüber hinaus anknüpfend an das, was ich eben sagte, also diese Antisemitismus-Debatte, die es da gab, die Resolution im Deutschen Bundestag, und die Problematik, die damit einhergeht. Denn da gibt es diverse Papiere, die damit entlang verabschiedet worden sind und die werden uns gleich beschäftigen. Norman Pech wird dann daran anschließend etwas sagen zu dieser Trump-Resolution, also Israel, also die offizielle Anerkennung Jerusalems als offizielle Hauptstadt Israels und etwas zur Debatte um ein oder zwei Staatenlösungen zur Beilegung des Palästina des Israel-Palästina-Konflikts und den juristischen Implikationen, die das hat. So, so viel der Vorrede. Ich übergebe gleich das Wort an Annette, wenn ich das hier reinhänge. Ja, das geht prima. Dankeschön für die nette Begrüßung und für die gute Rezension gestern oder vorgestern in der Jungen Welt. Hat uns doch gefreut. Ich glaube, das war nämlich bislang, nein, das ist die zweite. Ist noch in einem klitzekleinen Online-Blättchen, dass das auch das Blättchen heißt, eine lange erschienen vor, was weiß ich, ein paar Wochen. Ja, nachdem ich die letzten Jahre mich doch sehr mit diesem Thema beschäftigt habe und so viele Anfragen, ich habe sie nicht gezählt, Wiebke, vielleicht sollten wir das wirklich mal machen, kleine Anfragen, große Anfragen und wie viele Presseerklärungen und Briefe vor allen Dingen wir geschrieben haben ans Auswärtige Amt und an andere und unsere deutsche Vertretung in Tel Aviv und sonst wo, kam also doch die Idee auf eines Buches. Also so viel dazu gearbeitet und ich sage, das ist mein Vermächtnis für die Linke. es war auch klar, ein Sammelband. Und dann habe ich gleich den Norman angerufen und gefragt, was er davon hält. Wir haben ein bisschen noch was auf Papier gebracht und dann hat er sofort eigentlich Ja gesagt und sagte, pass mal auf, dann nehmen wir doch noch den Richard Falk dazu. Huch, habe ich gedacht, ein sehr, sehr bekannter, beschäftigter Mann. Ich habe ihn einmal nur persönlich kennengelernt in Genf, saß ich mit ihm auf dem Podium, das ist aber schon etliche Jahre her, war ich noch keine Abgeordnete. Und habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich ihm mal und dann habe ich postwendend eine sehr positive Antwort gekriegt. Ohne dich hätte ich echt den Richard nicht, ich hätte mich nicht getraut, ehrlich gesagt, ihn zu fragen. Und ist natürlich auch immer Englisch-Deutsch, wir haben es zweisprachig. Dann machen müssen. Wir haben also Vorwort immer übersetzt und alles immer Richard hingeschickt und er hat es dann wieder korrigiert oder immer Anmerkungen gemacht. Und er hat uns doch auch zumindest eine sehr, sehr gute Autorin empfohlen. Das ist Gerda Agel, das ist der einzige Beitrag über palästinensische Frauen, die meistens nämlich etwas vergessen werden, also die doppelte, dreifache Diskriminierung und Not von Palästinenserinnen, das ist ein sehr, sehr berührender Artikel, muss ich sagen. Ich fange auch meine Lesungen häufig damit an. Es geht da ein bisschen unter die Haut. Und viele andere, die im Buch geschrieben haben, doch kenne ich oder kennen wir persönlich. Das war ganz klar, ein Artikel zur Militärkooperation, Deutschland-Israel darf ja nicht fehlen oder EU-Israel, das wird ja auch hierzulande etwas sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, das sollte aber viel, viel stärker auf die Tagesordnung und Jeff Halper hat also von der Israelisierung Deutschlands gesprochen, jetzt mit diesem Antrag hier, der gerade durchgewunken ist, da kriegt das ja noch andere Dimensionen. Und dann war klar, Zwei-Staaten-Lösung, Karin Kulo und über Wasser, ja, ohne Wasser und Luft, sage ich, können wir nicht leben. Und Clemens Messerschmidt, der ist ja auch hier bekannt eigentlich, hat doch dann einen sehr guten Beitrag zu der besonderen Problematik des Wassers geschrieben. Und ich habe jetzt die Tage gelesen, 97% des Trinkwassers in Gaza ist verseucht, kontaminiert. Also die Leute, die Geld haben, die kaufen natürlich auch Wasser, wie in vielen anderen Teilen der Welt auch. Die aber keins haben, und das ist ja nun wie überall, die weitaus größere Mehrzahl muss teures Wasser kaufen. Es war uns auch ein Anliegen, Gaza reinzubringen und ist mit zwei Artikeln in diesem Buch vertreten, weil Gaza kommt eigentlich nur noch in den Nachrichten vor, wenn es Krieg gibt, der letzte 2014. In jedem neuen Krieg werden neue Waffen getestet. Das macht ja auch die Stärke der israelischen Streitkräfte und der Waffentechnologie aus, weil man kann immer sagen, wir haben es getestet, on the ground. So kann man auch auf der Webseite von einem dieser großen Rüstungsunternehmen lesen. Tested in reality. Und Abed Shukri ist auch einigen bekannt vielleicht, der alltägliches Leben in Gaza beschreibt, was unglaublich ist. Ich meine, jetzt hat Gaza neben Wasser absolutem Wassermangel, auch absoluten Strommangel. Das heißt, Operationen können nicht durchgeführt werden oder müssen gestoppt werden und alles sowas. Abed hat in Leipzig studiert und ist 2010 freiwillig mit seiner Familie nach Gaza gegangen als Ingenieur, weil er sagte, ich möchte eigentlich doch mein Wissen und alles, was ich gelernt habe, jetzt auch in Gaza anwenden, und hat natürlich nicht geahnt, was da auf ihn zukommt und den Kriegen. Und er beschreibt das also sehr, sehr plastisch. Was mich rumtreibt, neben den Menschenrechtsverletzungen und dergleichen, das war gerade im letzten Jahr oder vorletztes Jahr hat es angefangen, die zunehmenden Absagen von Veranstaltungen zu diesem Thema. Also letztes Jahr war der Höhepunkt eigentlich mit Absagen von 3 hochkarätigen Veranstaltungen. Eine konnte in Frankfurt juristisch durchgeboxt werden, musste dann stattfinden. Es war die Jahrestagung der Koordination der Palästina-Solidaritätsgruppen in Deutschland. Die andere ist eigentlich Absage, das war für mich und für viele, viele andere, die mit diesem Thema unterwegs sind, die bedeutendere. Die Evangelische Akademie Tutzing hatte ein Jahr, haben die Menschen, die das vorbereitet haben, gearbeitet zusammen, israelische, palästinensische, deutsche Friedensaktivistinnen und Aktivisten zusammenzubringen, dann mit Politiker, ja, nur Politiker, waren keine Frauen dabei. Jedenfalls, die Akademie hat diese hochkarätige Tagung 4 Wochen vorher abgesagt oder 5 Wochen, angeblich wegen mangelnder Ausgewogenheit oder es konnten nicht alle berücksichtigt werden. Eine schallende Ohrfeige für den Vorbereitungskreis. Ich nenne nur eine, Judith Bernstein, ihre Eltern sind also auch im Holocaust umgekommen und die hat Salam Shalom gegründet in München und hat dann einen sehr, sehr berührenden Brief geschrieben an unseren Außenminister, was das bedeutet. Er sagte, die deutsche Regierung oder die Deutschen wollen anscheinend keinen Friedensdialog. Dieser Friedensdialog ist bei uns nicht möglich. Wir können die Leute aus Palästina nicht nach Israel bringen und vice versa. Das kann man nur in einem anderen Land machen. Und und dann sagte die Akademie, es ist ja nicht ganz weg, sondern wir haben es verschoben. Alles. Jedenfalls, dann habe ich mich hingesetzt mit einigen und habe diese Broschüre dann geschrieben, weil es mir echt dann zu viel wurde. Und ich sage, das geht über den Nahostkonflikt hinaus. Da ist unsere Meinungsfreiheit, Pressefreiheit in den Grundfesten bedroht. Ich sage immer, demnächst können wir keine Veranstaltungen mehr zu NSU machen oder zu anderen unliebsamen Themen, weil dieser Freiraum wird immer, immer kleiner oder Israel-Veranstaltungen nur noch draußen im Zelt oder sonst wo. Und jetzt mit dem Antrag, den ich hier vor mir habe, der am Donnerstag verabschiedet worden ist, kriegt das jetzt nochmal eine wirklich sehr gefährliche Dimension. Da wird alles vermischt, der Antisemitismus mit der Israel-Feindlichkeit und dem Antizionismus. Das heißt, wenn ich demnächst oder wenn wir alle auf die Straße gehen und gegen den Krieg oder Menschenrechtsverletzungen protestieren, Fahnen brenne ich nicht ab, ich halte von Fahnen nichts, aber irgendein Fluchblatt vielleicht draufsteht, jetzt müssen wir aber zum Boykott israelischer Waren oder sonst was aufrufen, dann kann man mich jetzt belangen. In welcher Form? Wenn ich Ausländerin wäre, dann würde man wahrscheinlich mir meine Aufenthaltsberechtigung entziehen. Das ist das Gefährliche, das steht ganz drin auf Seite 4. Also dieser Antisemitismusbeauftragte muss dann gegenüber den Ländern darauf hinwirken, dass die Möglichkeit des § 54 Absatz 1 Nummer 5 Aufenthaltsgesetz konsequent gegenüber Ausländerinnen angewandt werden, die zu antisemitischem Hass aufrufen. So, was ist antisemitischer Hass, wenn vorher mit der Israelfeindlichkeit argumentiert wird. Also da ist eine Interpretation, wird da aufgemacht, das ist ein gesalzener, auch eine juristische wahrscheinlich Herausforderung, wie man dem begegnet. Also jedenfalls, es gab jetzt ein paar Kommentare zu dem angeblichen, also oder zu der Verbrennerei von Fahnen und so, ja, schrieben zwei Leute, Uli Gellermann auch an. Ja, also es gibt eine Gruppe von wirklich sehr, sehr ultraorthodoxen Juden, die verbrennen regelmäßig bei ihren Demos die israelischen Fahnen, weil sie nämlich sagen, erst wenn der Messias kommt, haben wir das richtige Israel und den Staat Israel gibt es nicht. Ja? Also verbrennen von Fahnen von der Seite, aber wenn die das hier machen würden, müsste man sie aber auch demnächst dann auch bestrafen. Dann, also das ist ein großes Feld mit dem Antisemitismus und Moshe Zuckermann sagt, naja, warum haben wir eigentlich keinen, und das habe ich auch sofort gesagt, was wir brauchen, ist einen Beauftragten oder eine Beauftragte für Rassismus. Antisemitismus ist Rassismus und Islamophobie und. Dann könnten wir viele solche Beauftragten einrichten. Abi Melzer, der ein Buch geschrieben hat, Die Antisemitenmacher, der sagte, und ich will nicht, dass Juden schon wieder eine gesonderte Gruppe hier rausgefiltert werden, wozu brauche ich hier einen Antisemitismusbeauftragten, der Antisemitismus, die Straftaten zumindest sinken in Deutschland seit Jahren, kann man alles nachweisen, die Gewaltakte gegen Ausländerinnen und Ausländer und vor allen Dingen die Muslime, die steigen an, also bitteschön. Ja, also da könnte man jetzt viel drüber debattieren, aber ich halte hier jetzt mal inne. Soll ich gleich, ja. Ich schließe gleich daran an und zum Hintergrund noch etwas. Ich beschäftige mich mit Israel seit 1965, als ich zum ersten Mal mit der Aktion Sühnezeichen einen Kibbutz-Nachalort direkt gegenüber Gaza dort den Hühnerstall gesäubert habe. Seitdem ist das mein Thema. Also schon etwas länger. Aber als ich dann in den Bundestag ging, dachte ich, dass meine literarische oder meine auch sonst wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Komplex ich vielleicht doch etwas politisch nachhelfen könnte, was scheiterte. Und als dieses scheiterte und ich mich entschlossen hatte, auch nicht mehr zu kandidieren, sagte ich, ich mache ein letztes, um irgendwie auch für mich ein Zeichen zu setzen. Und zwar habe ich mich dann entschlossen, bei der Gaza, Free Gaza Flottille mitzumachen und habe mich dort angemeldet und habe dann Annette gefragt. Und dann war auch noch Inge Höger, eine andere Abgeordnete, bereit, dort mitzufahren. Also das ist dann sozusagen unsere erste gemeinsame Aktivität gewesen. Wobei ich darauf hinweisen muss, seinerzeit, als wir unmittelbar zurückkamen, wurde das durchaus als ein mutiger Akt der Provokation, aber der Provokation eines wirklich völkerrechtlichen Vorganges, denn die Besatzung und die Abschneidung Gazas ist völkerrechtswidrig betrachtet. Aber es dauerte nicht lange. Und heute gilt die Beteiligung an der Mavi Marmara und der Free Gaza Flottille als sozusagen der ultimative Ausweis des Antisemitismus. Und mit diesen Argumenten werden dann solche Konferenzen auch immer wieder torpediert, weil man sagt, jüngst auch der Versuch, den Friedensratschlag, ein Treffen von über 400 Friedensaktivisten aus der Bundesrepublik Österreich und der Schweiz in Kassel, damit aufzuheben, dass man sagte, es seien zu viele Antisemiten, insbesondere meine Person natürlich, dann auch Ausweis, Beteiligung bei der Mavi Marmara und der Free Gaza Flottille. Das ist der Hintergrund, der mich auch nicht ruhen lässt, permanent weiterzumachen und dann sofort auch dieses Angebot, gemeinsam ein solches Buch zu verfassen, obwohl es wir ja nicht an Informationen es uns mangelt. Selbst in der FAZ findet man hin und wieder doch die Widerspiegelung dieser wirklich grauenhaften Situation, einer menschenrechtlichen Wüste in den besetzten Gebieten, ob das Gaza ist oder die Westbank. Es ist nur die Frage, wie geht man damit um? Ich habe mir zwei kleine Punkte herausgesucht und jetzt wird es etwas seminaristisch. Ich kann meinen Job nicht abstreifen und ich sehe, Sie sind auch noch ganz fit, um das mitzukriegen. Und zwar das Erste, was ja notwendig ist, sich mal klar zu machen, was hat Trump eigentlich gemacht, als er dann letztendlich sagte, ich werde die Botschaft nun endgültig von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Da hat er nichts anderes gemacht als einen Jerusalem Act, den es seit 1995 in den USA gibt, eigentlich zu realisieren. Ich will kurz zitieren, was da drin steht. Dort steht, um zu zeigen, dass es nichts Neues war, was er gemacht hat. Seit 1950 ist Jerusalem die Hauptstadt des Staates Israel. Von 1948 bis 1967 war Jerusalem eine geteilte Stadt, die und israelischen Bürgern aller Glaubensrichtungen wie auch jüdischen Bürgern aller Staaten wurde der Zutritt zu den heiligen Städten in dem von Jordanien kontrollierten Gebiet verweigert. 1967 wurde Jerusalem wiedervereinigt, während des Konflikts der Sechstagekrieges genannt wird. Seit 1967 ist Jerusalem eine vereinigte Stadt, die durch Israel verwaltet wird, und den Menschen aller religiöser Richtungen wird der Zutritt zu allen heiligen Städten in der Stadt garantiert. Und die Regierung wurde aufgefordert, bis im Jahre 1999 schon die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlagern. Das ist immer aufgeschoben worden. Auch jüngst hat Trump mit seiner Anerkennung der Hauptstadt, und zwar der ungeteilten Hauptstadt, nicht etwa nur West oder nur Ost, gesagt, wir schieben es noch mehr hinaus. Den Termin hat jetzt Pence, sein sozusagen alter Ego in dieser Frage, genannt. Ende nächsten Jahres soll das vollzogen werden. Das ist das Narrativ oder das ist die Erzählung der Amerikaner. Sie sind offiziell davon überzeugt, dass Jerusalem insgesamt die Hauptstadt unter der Souveränität Israels ist. Kurz zur Orientierung. 400 Jahre lang war Jerusalem Teil des Osmanischen Reichs, und zwar genau von 1517 bis 1917. Dann geriet es unter englische Kolonialherrschaft, allerdings nur bis 1922. Dann wurde sozusagen die Kolonialherrschaft in ein Völkerbundmandat seit 1922 überführt, sodass die Souveränität eigentlich beim Völkerbund lag, aber das Mandat bei den Engländern. Der Völkerbund wurde 1946 aufgelöst und 1947 hat sich dann die UNO dem Status Jerusalems angenommen und hat dazu Folgendes sehr eindeutig festgestellt. 1947, das war dann die sogenannte Teilungsresolution, wo gesagt wurde, wir schlagen vor, denn die UNO kann keine Staaten gründen. Wir schlagen vor, dass Palästina geteilt wird in einen jüdischen Staat und in einen palästinensischen Staat. Und für Jerusalem hatten sie einen Sonderstatus, der folgendermaßen aussehen soll. Die Stadt Jerusalem soll als eine getrennte Einheit, ein Corpus separatus, unter einem besonderen internationalen Regime errichtet und durch die Vereinten Nationen verwaltet werden. Der Treuhandrat soll dazu bestimmt werden, die Verantwortung der Verwaltungsbehörde im Namen der Vereinten Nationen zu übernehmen. Das heißt, es ist ganz klar, nach Völkerrecht, nach dem Willen der UNO und auch der UNO-Charta ist Jerusalem internationales Gebiet, im Zweifel unter der Souveränität der UNO und weder unter der Souveränität anfangs Israels und dann als die Jordanien den Ostteil besetzte, dann Jordaniens, sondern das sind Besatzungen, die allein die Kontrolle ausüben, aber nicht etwa juristisch eine Souveränität über dieses Land, über diese Stadt ausüben könnte. Denn die Souveränität würde bedeuten, dass man mit der Stadt machen kann, was man will. Die Kontrolle im Rahmen der Besatzung ist an viele Restriktionen gebunden. Dieser Status der Internationalität ist von der UNO nie aufgegeben worden, wurde dann allerdings wiederum verändert 1967, als Israel sich sozusagen die Westbank, Gaza und auch Ostjerusalem aneignete und es in seine kommunale Verwaltungsstruktur überführte. Sie setzten dann eins drauf 1980 und annektierten auch Gesamt-Jerusalem. Dieses hatte sofort die Reaktion der UNO und des UNO-Sicherheitsrats, der in dieser Frage nie richtig eigentlich etwas sagen konnte, weil die USA immer ihr Veto eingelegt haben. Aber in dieser Frage waren sie klar und sagten, diese Annexion ist null und nichtig. Jerusalem ist nach wie vor ein internationaler Corpus separatus, der unter keiner Souveränität, sei es Jordaniens oder auch Israels, steht. Die Frage ist allerdings jetzt, wir finden viele Stimmen, auch in unserer Presse, die das eigentlich gar nicht verstehen, sondern die meinen, zumindest ist Westjerusalem die Hauptstadt Israels. Nein, juristisch überhaupt nicht, sondern das ist nach wie vor nur in der Verwaltung und unter der Kontrolle. Und als sie dann 1980 das Ganze annektiert haben, geriet auch nur Ost-Berlin unter die Verwaltung und die Kontrolle, aber keine Ausübung der Souveränität. Die Argumentation, die das bestreitet, die sagt, insbesondere sind das israelische und US-amerikanische Autoren, die sagen, ja, aber über die Zeit hat sozusagen die Effektivität der Herrschaft die Legalität überspielt. Das ist das offizielle juristische Argument, dass man sagt, die Zeit heilt irgendwie die Illegalität und heutzutage müssen wir davon ausgehen, dass Jerusalem auf jeden Fall zur Hälfte Westjerusalems die Hauptstadt von Israel ist. Und das, was jetzt Netanyahu und Trump und Pence machen, die weitere Eingemeindung, in unserer Presse ist man da nicht sehr genau. Man möchte eigentlich, ja, das ist die Hauptstadt, die ungeteilte Hauptstadt und eigentlich dem Trump auch Recht geben. Die internationale Staatengemeinschaft hat sich dagegen sehr heftig gewehrt. Und sie ist auch, man kann alle Resolutionen, die ich hier jetzt nicht, auch nicht beispielhaft aufführen will, genau sich ansehen. Die UNO ist niemals von ihrem Standpunkt weggegangen, dass Jerusalem ein Corpus separatus ist und unter keiner Souveränität, weder der israelischen noch ursprünglich mal der jordanischen gewesen ist. Und ich kann auch sagen, auch die EU, der man ja auch nicht eine klare Position gegenüber Palästina und Israel nachsagen kann. In dieser Frage hat sie nie gezögert und hat immer daran festgehalten, dass Jerusalem internationalisiert ist und bleibt und nur erst durch einen internationalen Vertrag mit allen Beteiligten einen anderen Status erreichen kann, also Teilung eventuell der Westen als Hauptstadt Israels, der Osten Hauptstadt Palästinas. Dieses hat auch alte Politiker, aber Eban, das ist nie zweifelhaft gewesen, ist nur in die Unterschleife gekommen, weil man irgendwie sich auch hier damit nicht beschäftigen will und nicht irgendwie in eine richtige Opposition zu der offiziellen israelischen Position kommen. Allerdings, und das ist etwas, was wir nicht in dem Buch haben, deshalb habe ich es etwas ausführlicher gemacht, weil sie werden ähnliche Argumentationen über andere Fragen sind, die durchaus nicht nur juristisch, sondern politisch von hoher Bedeutung ist, dass man hier Klarheit hat, dass man nicht aus dem Bauch heraus sagt, das ist die ungeteilte Hauptstadt, sondern die UNO und auch die EU sagen nach wie vor, das ist eine internationalisierter, nicht israelische Stadt. Und dann komme ich zum zweiten Punkt. Auch wieder anschließend an die Teilungsresolution. Es ist auch heute noch Standard, dass man sagt, die UNO hat die Zwei-Staaten-Lösung vorgeschlagen und das ist sie auch immer heute noch. In der UNO wird das so gesagt, das sagt auch die PLO noch, das sagt offiziell auch immer noch Israel, dieses ist etwas. Obwohl, auch das sagt jeder heute, und das ist sozusagen die politologische oder soziologische Wahrheit, es gibt kein Palästina mehr. Ich habe noch nachgestellt, schon in den 80er Jahren habe ich Aufsätze geschrieben über Bantustan, Palästina und das verlorene Territorium Palästinas. Mir war es schon in den 80er Jahren klar, dass die ganze Politik Israels darauf aus ist, Palästina auszuradieren und nie zu einer Existenz zu gelangen. Und das ist auch heute so. Und wer heute einmal durch die besetzten Gebiete reist, uns ist das bis 2010 verboten, weil wir nicht nach Israel kommen können, der wird sehen, es gibt eigentlich kein palästinensisches Territorium mehr. Die Frage ist, soll man eigentlich noch für zwei Staaten kämpfen? Das ist auch in der israelischen Linken außerordentlich strittig. Es gibt Leute, der von mir sehr verehrte Uri Avneri ist nach wie vor der Ansicht, nein, die Zwei-Staaten-Lösung ist die einzige Möglichkeit. Und auch der ja hier sattsam bekannte und immer geschätzte Moshe Zuckermann sagt auch, es gibt keine andere Lösung als eine Zwei-Staaten-Lösung. Und damit sind sie sich auch einig, und das ist sehr, sehr witzig, dass sie dort einig sind, auch mit Ehud Olmert. Ehud Olmert sagte, und das will ich kurz zitieren, sollte der Tag kommen, dass die Zwei-Staaten-Lösung zusammenbricht, sie ist an sich zusammengebrochen, und wir einen Kampf für gleiches Wahlrecht wie in Südafrika erleben, dann wird das, sobald das geschieht, das Ende Israels sein. Demgegenüber stehen namhafte Stimmen wie Ilan Pappe oder Norman Finkelstein oder sehr, sehr viele andere, die sagen, vergesst es, das ist eigentlich nur ein binationaler Staat noch und die Zukunft liegt auch nur in einem demokratischen Palästina. Es gibt auch, und das will ich auch, weil wir das hier auch erwähnen, auch andere Meinungen. Der englische Sozialist Moshe Machover, aber auch Nachum Goldmann und auch Isaac Deutscher, die sagten, weder eine Einstaatslösung oder zwei Staaten. Alles vergesst es. Wir brauchen eine grundlegende sozial-ökonomische und politische Veränderung des ganzen Nahen Ostens und dem muss eine Föderation jener gleichberechtigten Araber und Juden sozusagen sein. Und deswegen ist das auch für uns keine Lösung. Das heißt, wer auch immer hier eine Lösung für sich adaptiert oder meint, sie zu unterstützen, kann auf seine sozusagen Stimmen sich berufen. Wenn ich immer noch für die Zwei-Staaten-Lösung bin, so aus einem ganz einfachen juristischen Grund. Stellen Sie sich vor, Abu Mazen würde sagen, ich gebe unsere Perspektive und unsere Option eines Staates auf. Wir integrieren uns in Israel. Dann würde sofort Deutschland sagen, glänzend, das unterstützen wir und ziehen uns auf uns zurück. Wir werden nie wieder uns in die inneren Angelegenheiten Israels einmischen. Die Palästinenser, wenn sie sich benachteiligt fühlen, sollen sich an die Regierung in an ihre Regierung in Jerusalem halten. Sie haben kein Mittel mehr, sich sozusagen international zur Wehr zu setzen, weil alle Staaten sagen würden, das ist ein internes Problem Israels, dort soll es gelöst werden. Hingegen, wenn sie wie bis jetzt darauf bestehen, zwei Staaten, dann findet das Völkerrecht nach wie vor Anwendung. Dann fällt die Teilungsresolution, die vielen Resolutionen, die die Staatengemeinschaft verpflichtet, Israel auf eine Zwei-Staaten-Lösung hin unter Druck zu setzen. Das ist die einzige Möglichkeit, da die Palästinenser in keiner Regierung dieser Welt noch Unterstützung haben. Aber in der UNO und in der Völkerrecht haben sie es noch. Sie könnten vor den Internationalen Gerichtshof gehen und klagen. Wenn sie innerhalb Israels jetzt ein Staat sind, ist das nicht mehr möglich. Sie könnten vor den Internationalen Strafgerichtshof gehen und auch die Kriegsverbrecher im Gaza-Krieg vor Gericht ziehen. Das können sie dann nicht mehr, wenn sie sozusagen in einem Staat sind. Sie können jetzt im Menschenrechtsrat, in der UNESCO agieren, aber nicht mehr, wenn sie in einem Staat sind. Ich sehe die Realität, aber mein sozusagen politisches Votum ist immer noch die Unterstützung der PLO einer Zwei-Staaten-Lösung, weil das die einzigen politischen Hebel noch gibt. Und damit versagt auch meine Stimme schon. Entschuldigung. Ja, herzlichen Dank, Annette Groth, Norman Pich. Das war ein sehr gehaltvolles Entree und viele Anknüpfungspunkte für Fragen, für eine hoffentlich lebendige Diskussion. Also wir haben uns das nicht so vorgestellt, dass wir das hier vom Podium herab bzw. auf dem Podium bestreiten, sondern möchten schon hier die Diskussion und Debatte öffnen. Insofern sind Redebeiträge herzlich willkommen, wenn es denn keine Co-Referate sind. Nein, da gibt es schon zwei, drei Fragen. Bitte. Vielleicht machen wir das doch so, dass Sie... Geht das schon? In Bezug auf die Zwei-Staaten-Lösung habe ich vor kurzem erst erfahren, was in dem Bereich Israel und Palästina eigentlich schon lange bekannt ist und auch immer wieder Thema, aber nicht in unseren öffentlichen Medien erscheint, dass es anscheinend von langer Hand schon eine Planung gibt, die Palästinenser überhaupt gänzlich aus dem Gebiet herauszudrängen, in dem sie eigentlich ursprünglich sitzen und immer gelebt haben, über Jahrtausende, und sie nur noch in Gaza zu belassen und in einem Teil von der Sinai-Halbinsel, der in der Nähe von Ägypten ist und der zurzeit anscheinend gerade freigeräumt wird für die Palästinenser. Ich sage das mit Nachdruck, weil das, was wir bisher darüber gehört haben, immer so klang, als wenn da Dschihadisten oder Islamisten Unruhe machen und sich gegen die ägyptischen Grenzeinheiten richten. Aber anscheinend spielen sich dort ganz andere Dinge ab, dass Leute, also viele Zivilisten dort einfach vertrieben werden, um Platz zu machen für die Palästinenser. Und das halte ich für wirklich ein so haarsträubendes Verbrechen, dass ich das einfach nochmal ins Bewusstsein rufen möchte. Das ist bestimmt vielen Leuten bekannt, aber anderen auch nicht. Was würde es bedeuten, wenn man in der Debatte bei uns um Antisemitismus und jetzt neuerdings, wie Sie sagten, Erweiterung der Problematik, Anti-Israel und so weiter, darauf aufmerksam macht, dass die Palästinenser und die Araber auch Semiten sind. Im historisch oder geschichtlich-ideologischen Sinne muss man das vielleicht immer beachten. Israel und Ismael in uralten Zeiten, in der alten Ideologie waren Brüder. Ich hätte eine Frage zur Blockade israelischer Produkte. Also wenn ich mich richtig erinnere, eine Zeit lang ist das ja auch mal erläutert worden, dass es darum geht, die aus den illegal besetzten palästinensischen Gebieten ausgeführten Produkte nicht unter dem Label Made in Israel laufen zu lassen oder dass man dagegen vorgeht. Oder handelt es sich jetzt mittlerweile um eine Blockade generell der Produkte, die aus Israel kommen? Ja? Dahinter noch, bitte? Ja. Ja, vielen Dank für die Vorträge und auch vielen Dank für das Buch. Ich habe da gerade reingeguckt. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Buch mit einer super breiten Palette, auch von politischen Kräften, und das finde ich ganz toll. Ich wollte was fragen oder auch sagen zu der Frage, was hier getan werden könnte, weil es ist ja, es spitzt sich ja unglaublich zu, also diese ganzen Boys da, dieser Pence und dieser Trump, was die machen, ist ja schon... Also wenn man das verfolgt, das ist ja schon atemberaubend, und da ist es, denke ich, wichtig, auch in der Bundesrepublik wieder eine größere Aktionsfähigkeit zu kriegen. Und da denke ich, dass es auch wichtig und gut wäre, das Thema Israel-Palästina und Solidarität wieder zu öffnen, dass mehr Menschen da mitmachen. Und eine Möglichkeit, denke ich, wäre schon diese Forderung nach der Anerkennung des Staates Palästina durch Deutschland, durch die Bundesregierung reinzutragen. Das ginge ja durch die Partei Die Linke im Bundestag und einige andere mehr. Ein zweiter Punkt, denke ich, was wichtig ist, eben die Solidarität mit einer jungen Palästinenserin wie Ahed Tamimi, die mit 16 Jahren im Gefängnis ist, und viele andere auch. Das ist zumindest ein konkretes Thema, wo sich Menschen hoffentlich auch wieder gewinnen lassen. Aber das, denke ich, ist wichtig. Und das Dritte ist, das war ja auch immer ein Thema von dir, Annette, zur EU-Abkommen, EU-Israel-Abkommen, eben die Aussetzung. Das hat ja jetzt auch eine Frau wohl laut Rosa-Luxemburg-Stiftung, Büro Tel Aviv, von der Vereinten Arabischen Liste vorgeschlagen, dass es eben jetzt anliegen kann, das auszusetzen. Und das ist ja auch was, was jetzt total vermittelbar ist. Ja, soweit dazu. Ja, wir machen das besser in mehreren Runden. Ja, ja, in der Tat, mit meinem einem meiner Lieblingsthemen an, mit dem Assoziierungsabkommen. Das fordere ich ja schon lange. Endlich dieses Assoziierungsabkommen auszusetzen, weil die EU und wir alle, also Mitgliedstaaten, permanent dieses Abkommen nämlich auch verletzen. Dieses Abkommen hat eine Menschenrechtsklausel. Artikel 2 verpflichtet alle Vertragspartner zur Einhaltung der Menschenrechte. Auch wir. Und auch die israelische Regierung. Und wie man weiß, jeden Tag werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Es hätte auch durchaus finanzielle und andere Konsequenzen, wenn man das aussetzen würde. Und deswegen haben sie auch Angst davor. Es gibt eine internationale Kampagne, auch schon seit ein paar Jahren. Und das flappt dann immer so, mal je nach Konjunktur wird es ein bisschen verstärker, manchmal weniger stark in die Öffentlichkeit getragen. Ich denke, jetzt ist es absolut höchste Zeit, das auszusetzen. Die EU hat ein einziges Mal ein Assoziierungsabkommen wegen anhaltender, gravierender Menschenrechte ausgesetzt für einige Jahre. Und das war mit Sri Lanka, wegen den Menschenrechtsverletzungen gegen die Tamilen. Wenig bekannt, muss man aber sich merken, wenn man sagt, man kann so ein Assoziierungsabkommen gar nicht aussetzen. Natürlich kann man. Wenn da ordentlich Druck gemacht wird von einigen Staaten, falls sich Deutschland da endlich mal zu bekennen würde, zu aktiver Menschenrechtspolitik, dann könnte das übermorgen ausgesetzt werden, zum Beispiel. Boykott. Also es gibt diese Kennzeichnungspflicht. Das ist wirklich wahr. Und das, wenn ich sehe, zum Beispiel Datteln, wo dann nur steht, oder Avocados, Datteln aus Israel, Datteln aus Datteln und Avocados aus Israel, dann je nach Laune und Zeit gehe ich dann in meinem Bioladen zum Filialleiter und sag, woher kommt das? Die meisten Datteln, 90% der Datteln aus Israel kommen aus den illegal besetzten Gebieten. Das ist gegen das Völkerrecht. Die darf man nicht verkaufen. Da haben sich, ich kann das immer nur empfehlen, solche Debatten in Supermärkten sind hochinteressant. Es gibt immer Leute, die dann um einen umstehen und fragen, und ah, das ist aber interessant, das wissen wir gar nicht, warum wissen wir das nicht? Und dann, das ist also politische Aufklärung im Supermarkt, et is Betz, sage ich immer, interessant. Die BDS-Kampagne, Boykott, Deinvestment und Sanktionen, boykottiert alles, sagen wir mal, was der Besatzung dient. und was zur Besatzung beiträgt. Wenn es, sagen wir mal, Künstler, israelische Künstler sind, die sich ganz klar auf die israelische Regierungsseite stehen und damit also die Besatzung auch gut finden, dann wird von einigen Staaten oder Gruppen aufgerufen, diese Künstlerin oder diesen Künstler nicht zu einem Konzert einzuladen, als Beispiel. Und das gilt natürlich vor allen Dingen, und da ist es eigentlich am einfachsten, für Waffen. Ja? Unser Grundgesetz verbietet seit Jahrzehnten Waffenexporte in Krisengebiete und es wird immer, immer, immer in vielen Bereichen und vielen Ländern tagtäglich auch übertreten. Aber dass wir uns oder die Leute, die da dem zustimmen, macht man sich mit schuldig, sage ich immer. Und wenn man dazu schweigt, macht man sich auch schuldig. Also finde ich, soll man es überall anprangern, wo man ist. Vor allen Dingen, jetzt haben wir sind ja alle betroffen, das ist unsere Steuergelder, 500 Millionen Euro für 3 U-Boote, die wir wieder an Israel liefern wollen. Wie sagt das in Jeff Hyper und zitiert einen hohen Militär, sie fischen und sie sind tief im Feindesland, diese U-Boote, und können nuklear bestückt werden. Ja. Also, und da gibt es viele Beispiele, aber diese Waffen und Technologie, alles, wenn wir auf die Straße gehen, uns gegen Überwachung, Sensoren, alles Mögliche wehren, ein Großteil, 90% dieser Produkte kommen aus Israel. Es ist der führende Staat auf der Sicherheitstechnologie. Zu wenig bekannt, muss angeprangert werden. Und natürlich die Drohnen als ganz großes Beispiel. So, das war nur noch für dich. Ja, es gab zu Sinai noch eine konkrete Frage. Wir haben dazu auch eine Schwerpunktseite gehabt, vor nicht langer Zeit, Anfang Januar. Also die Frage Nord-Sinai als Siedlungsgebiet für Palästinenser aus dem Gazastreifen. Ja. Darf ich zur BDS-Kampagne noch eins sagen? Einer der großen Vorwürfe ist ja immer, was hier sehr verfängt, dass man sagt, das ist ja genau das Gleiche wie kauft nicht bei Juden. Das ist etwas vollkommen anders, was nämlich unterschlagen wird, dass diese Kampagne sagt, nur so lange boykottieren wir Aktivitäten und auch Waren, wie Israel sich nicht an das Völkerrecht und an die internationalen Commands der UNO-Charta hält, der sie schließlich unterschrieben hat. Das ist sozusagen ein ganz zeitlich begrenzter und auch politisch begrenzter, der sich nicht gegen die Juden richtet, sondern der eigentlich nur als Unterstützung für das menschenwürdige Leben der Palästinenser, die politische Klasse in der Tat hier provozieren will und ihr sagen will, das geht nicht. Und solange ihr das sozusagen macht und euch nicht an das Völkerrecht haltet, an das sich alle halten müssen, solange machen wir auch dies. Ich darf gestehen, dass ich als Mitglied der Fraktion seinerzeit mich an den Command dort gehalten habe, die sagen, BDS, das geht für uns gar nicht. Das sind Politiker, die so irgendwie handeln müssen, weil sie nicht das Problem, sondern mehr die Wählerschaft im Auge haben. Seitdem ich da nicht mehr bin, habe ich sozusagen meine Politik umgedreht und ich sage ganz eindeutig, es wird immer, wenn die Politik versagt, nach der Zivilgesellschaft gerufen. Sie soll sich doch möglichst friedlich bewegen und sie möge sich des Problems annehmen. Tut sie das aber, dann wird sie in diesem Falle hier als antisemitisch abgeblockt. Dies ist die einzige Möglichkeit und das haben uns die Palästinenser, ob das Hanan Ashrawi oder auch Israelis wie Zuckermann oder auch Felicia Langer immer gesagt, es ist die einzige Möglichkeit überhaupt, um Druck auf Israel auszuüben, sich an das Völkerrecht zu halten und die Besatzung aufzugeben. Das ist, und dem folge ich auch nach wie vor. Zu Ihrem ersten Beitrag dort, die Frage nämlich der Vertreibung der Palästinenser über die Grenzen Israels. Dieses ist ein altes zionistisches Projekt. Wer den Band hier aufmerksam durchliest, wird zahlreiche Zitate im ersten Teil auch finden, wo das leider dokumentiert werden muss. Dieses ist immer gewesen, wir wollen ein Land ohne Volk, denn wir sind ein Volk ohne Land, so ist der Slogan gewesen, der schlechte Slogan. Und deswegen hat man immer, ist man davon aus. Und wer sich sonst in der Diskussion Israels umsieht, 76% der jüdischen Bevölkerung unterstützt allmählich die Politik von Lieberman und von Bennett und von Netanyahu. Der findet immer wieder das Argument, die sollen doch gehen. Und Zuckermann sagt sehr richtig, es ist sehr viel leichter, die Palästinenser zu vertreiben, als die Siedler aus dem Siedlungsgebiet. Und das ist das große Problem. Und dieses hier, dass das jetzt hier hochgekommen ist, diese Absicht, das ist in der Tat bedenklich, denn bisher war es unter der Decke der Öffentlichkeit. Und die Tatsache, da sind die Israelis oder die israelische Regierung ja nicht zimperlich, sondern sie siedeln ja auch schon ihre Beduinen, ihre eigene Bevölkerung im Negev um, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf deren sozusagen Heimatgefühle. Und so haben sie es auch 48 getan. Und dieses allerdings würde dieses etwas zu einem offiziellen Projekt jetzt, Palästinenser auf den Sinai, das würde Krieg geben. Ich bin der Überzeugung, das wäre auch international wohl nicht durchsetzbar. So schätze ich auf jeden Fall die Moralität der Staaten im Augenblick noch ein. Allerdings, wenn man die Entwicklung in den USA mit Trump sieht, sollte man es nicht zu viel auf die Moralität der Staaten geben. Dennoch, dagegen muss man kämpfen und dieses ist etwas, was eine Katastrophe wäre und ich glaube auch dann der Krieg. Das geht nicht anders. Ja, nur noch eins. Ja, was können wir machen? Die Anerkennung Palästinas. In der Tat, warum sollte man das nicht machen? Wir werden auch versuchen, die Fraktion dazu zu bringen, das zu unterstützen. Denn Abbas war jetzt in Brüssel und hat das auch gefordert von der EU. Die Mogherini hat sich gesagt, wir sind nicht einig in dieser Frage. Es könnte sein, dass Frankreich das macht. Es hat ja schon Schweden, es hat, glaube ich, auch schon Tschechien und Slowenien oder so gemacht. Das heißt, es muss langsam sein. Es ist die einzige Möglichkeit der Unterstützung, die es noch gibt. Ja, so viel. Da möchte ich gleich anschließen mit einer Frage, weil es jetzt um die Linke ging auch explizit. Also du sagtest eben, dieser Abstand zu BDS, daran fühlst du dich nicht mehr gebunden, den Comment, sagtest du. Jetzt haben wir einen weiteren Jahrestag am 14. April vor 10 Jahren zum damals bevorstehenden 60. Gründungstag Israels, hat Gregor Gysi eine grundsätzliche Rede, also Außenpolitik und im Allgemeinen, aber auch die Beziehung zu Israel im Speziellen gehalten und gesagt, auch die deutsche Linke müsste sich da einreihen, also Anerkennung und unbedingte Solidarität mit Israel als Staatsräson. Da gab es also verhaltenen Widerspruch, aber mir scheint jetzt auch vor dem Hintergrund dieser aktuellen Debatte, dass das doch sehr verhalten ist in der Fraktion im Speziellen und in der Linkspartei, also zumindest was die Funktionsträger betrifft, im Allgemeinen. Wie ist da eure Einschätzung und welche Möglichkeiten seht ihr da hineinzuwirken über Appelle hinaus? Okay. Ich mache das gleich. Ja. Du hast, fang doch an, dann kann ich das mal ergänzen. Alter vor Schönheit. Ja. Ach, in der Tat, es gab von mir allerdings heftigen Widerspruch. Ich war damals schon nicht mehr in der Fraktion und konnte mich auch da äußern. Dieses ist etwas, was ich überhaupt nicht akzeptieren kann, auch nicht innerhalb der Linken und der Partei. Und ich hoffe auch, dass da Gysi lernfähig ist. Das hat er immer betont, auch im Alter sei man noch lernfähig, dass man einen solchen Irrtum einsieht. Die Staatsräson akzeptiere ich insoweit, das hast du ja auch uns attestiert, niemand in diesem Band hat das Existenzrecht Israel in Frage gestellt. Allerdings das Existenzrecht eines jüdischen Staates schon. Und das ist das Problem. Es ist nicht das Problem, dass man Israel von der Landkarte bringen will, sondern die innere Verfassung Israels als eines jüdischen Staates impliziert sofort, dass damit die palästinensische Bevölkerung, wenn sie denn nicht vertrieben wird, aber nur Rechte zweiten Status hat. Und das ist demokratisch und rechtsstaatlich nicht zu akzeptieren. Und dieses ist die Kritik. Und die muss man auch, selbst wenn man von der Staatsräson spricht, sollte man sie beschränken darauf, dass man sagt, wer immer auch die Existenz Israels angreifen will, der kriegt es mit uns zu tun. Das sagen die Russen genauso wie die Brasilianer, die Chinesen und die US-Amerikaner. Israel ist ihm, glaube ich, der geschützteste Staat, den es überhaupt gibt. Aber ein jüdischer Staat, nach der Vorstellung von Bennett, Lieberman und von Netanyahu, der die palästinensische Bevölkerung in den Status der Apartheid steckt. Und ich kenne diese Diskussion seit den 80er Jahren, wo Israels Regierung mit der südafrikanischen Regierung über dieses Problem, wie kann man mit einer Mehrheit der Bevölkerung so umgehen, dass sie zur Minderheit wird, eng zusammengearbeitet hat. Und wenn das geschieht, dann geht das nicht. Der Richard Falk, auf den ich noch kurz zu sprechen möchte, kommen möchte, der auf Druck der Israelis seinen Posten verlassen musste. Und dann kam ein Kollege aus Südafrika, ein südafrikanischer Völkerrechtsprofessor, der ebenfalls Jude war und auf Druck der Israelis dann auch seinen Posten verloren hat. Wer es jetzt ist, weiß ich nicht, aber so geht das dort. Der hat ja in seinem letzten Bericht klar Israel der Apartheid beschuldigt. Und dieses ist nachweisbar. Denn Apartheid ist nicht irgendwie sozusagen etwas, was nicht definierbar ist. Das verschließt sich keiner soziologischen oder auch juristischen Definition, sondern das, was mit den Palästinensern und auch mit denjenigen, die jetzt in Israel sind. Sie sind Bürger zweiter Klasse. Das ist gesetzlich nachweisbar. Und ein Status in einem jüdischen Staat, der auch nicht die gleichen Rechte haben wird, ist ein Staat des Apartheid. Und dagegen zu kämpfen, das ist natürlich dann, wenn es nur einen Staat gibt, meines Erachtens viel schwieriger, als wenn man um einen separaten Staat. Das ist noch einmal eine Argumentation dafür, dass man doch die PLO in ihrem Kampf um einen eigenen Staat unterstützen sollte. Dankeschön. Ja, dann machen wir noch mal eine Fragerunde. Sie hatten sich gemeldet. Ja, Thomas Nils, ich habe sozusagen zwei Hüte auf, um mich gerade mal vorzustellen. Also ich bin einerseits pensionierter ARD-Journalist, aber immer noch tätig, andererseits Repräsentant von DINO. DINO ist die deutsche Initiative für den Nahen Osten, 2006 gegründet in Köln und Münster etc. Und da waren so Leute bei und sind es noch heute wie Avi Primor, Gott hab ihn selig, der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, aber auch Frangi und andere und ein paar Honorationen aus der deutschen Politik wie Frau Süßmuth, Herr Kinkel. Hat aber alles nicht viel gebracht, denn ich sehe schon, Sie kennen DINO gar nicht. Aber egal, das wollte ich auch nur als Werbeblock hier bringen, dass Sie sich da mal erkundigen, was in Ihrer Richtung, Herr Pech und auch Frau Groth, geschieht. Eine kleine, weil es hier ja auch etwas humorvoll zugeht, Anhängsel an das, was Sie gerade sagten. Es soll ja bei den über 700, die wir jetzt haben, 700 Abgeordneten, Frauen und Männer im Deutschen Bundestag, ein paar gegeben haben in der letzten Woche, die haben geträumt, dass die Beschäftigung mit dem Thema Anerkennung eines palästinensischen Staates vielleicht sogar in dem Konsolidierungspapier stehen könnte. Aber dann haben viele Journalisten, das ist jetzt Sarkasmus, lachen Sie ruhig, viele Journalisten nachgefragt und untersucht und sie haben nichts gefunden, bis heute nicht. Ja, so ist es. Also das zur realistischen Erwartung, dass vielleicht es dazu kommt. Sie haben was gefunden. Nein, ich darf Sie darauf hinweisen, in dem SPD-CDU Koalitionsvertrag von, ich weiß nicht so, steht ausdrücklich das Bekenntnis zu einem jüdischen Israel. Dort ist sozusagen die Verbindung von Jüdisch und Israel sozusagen ja eigentlich koalitionär schon festgestellt. Ich wäre ja schon froh, wenn das raus ist aus einem zukünftigen Koalitionspapier. Das ist ja Rassismus. Ja, deshalb hieß es ja vorhin auch, wir brauchen Rassismusbeauftragten. Nein, ich wollte eine Erfahrung noch anhängen an diesen Dreiklang abgesagter oder in Verruf gekommener Veranstaltungen. Es gab, das habe ich selber erlebt, in Köln im November nicht nur den Versuch, sondern wir haben sie dann auch durchgeführt, eine Veranstaltung, die hieß 50 Jahre Besatzung Palästinas, wie lange noch? Und das interessiert Sie auch hier, weil das ein Berliner Echo hatte. Da gab es geradezu verbale Bombardierungen der Frau Oberbürgermeister in Köln und anderer. Allen voran, ich muss den Namen einfach sagen, Volker Beck von den Grünen, der hat einen vierseitigen Brief geschrieben an einen grünen Parteifreund. Dieser Parteifreund ist die internationale Hilfe von Frau Reker in Köln, der mitgemacht hat bei dieser Veranstaltung. Und der musste dann umfänglich antworten auf 7 Seiten, wieso das eben kein Antisemitismus ist und, sondern eine redliche Veranstaltung. Klammer auf, es war ein Chefredakteur aus Israel da, aus Jerusalem, ein jüdischer Chefredakteur einer israelischen Zeitung und es war ein Mann von Medico International da, also auch im Sinne der Ausgewogenheit, alles prima, die Veranstaltung fand auch statt. Und jetzt muss ich noch etwas sagen, der Kölner Stadtanzeiger, eine nicht unwesentliche Regionalzeitung, hat über diesen Streit, über die 4 Seiten von Volker Beck und anderes berichtet. Dann fand die Veranstaltung statt, waren auch so 200 Damen und Herren da, ich habe die moderieren dürfen und über die Veranstaltung selber bis heute keine Zeile. Also das ist nicht Lügenpresse, wirklich nicht. Ich bin Journalist, da bin ich immer beleidigt, wenn sowas auftönt. Aber Lückenpresse ist es allemal. Also sage ich einfach mal so. Meine ganz schnelle Frage, wirklich auf den Punkt, kein Co-Referat. Verehrter Herr Pech, Sie sagten vorhin, Sie neigten mehr zu einem Staat, weil 2 Staaten eh nichts bringen. Denn umgekehrt zu 2 Staaten, weil ein Staat nichts bringt. Aber ich habe da Zweifel, wenn wirklich jetzt zur UNESCO gegangen würde, glauben Sie, dass es je zu einem fairen Verfahren kommt, wenn ein palästinensischer Staat zur UNESCO geht und sagt, Sie haben da die Menschenrechte verletzt? Glauben Sie, dass das durchsetzbar wäre? Oder glauben Sie gar an internationale Gerichtsbarkeit, wenn noch eine Stufe mehr regelrechte Verbrechen angeprangert würden? Oder glauben Sie nicht, dass das Jacke wie Hose ist, dass in keinem Falle ein Urteil rauskäme? Ich habe auch eine Frage an Norm Pech. Ich sehe das auch so mit der Zwei-Staaten-Lösung. Weiter weg, ist zu nah dran. Okay, ist zu laut. Bin da auch ein Befürworter der Zwei-Staaten-Lösung. Ich denke aber, dass gerade dann, wenn es eigentlich ja nur, wie wir uns wohl auch einig sein werden, nur darum gehen kann, um wirklich handlungsfähigen, souveränen zweiten Staat Palästina, nicht so wie es auch von israelischer Seite manchmal debattiert worden ist, mit Kontrolle von sämtlichen Außengrenzen Palästinas etc. pp. Also kurz Bantustan oder was ähnliches, also zu verhindern, sondern wirklich einen souveränen, handlungsfähigen Staat Palästina im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung. Dann, was spricht denn dann dagegen, dass dann die meisten Palästinenser und Palästinenserinnen, die sowohl aus der Diaspora kommen würden, als wahrscheinlich aus dem Israel dann übrig, also anderen Israel ohne besetzten Gebieten, wahrscheinlich eher in den Palästina-Staat rübergehen würden, dann zu sagen, so selbstverständlich muss es, darf es keine Benachteiligung der verbleibenden palästinensischen Minderheit im israelischen verbleibenden Staat ohne besetzten Gebieten geben. Aber was spricht dagegen zu sagen, meine Güte, warum soll das denn nicht ein jüdischer Staat noch sein, wenn es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt? Das Hauptproblem ist, dass es keinen palästinensischen Staat geben darf, der den Rassismus verhindert, der die Besatzung beendet, der die Besiedlung verhindert. Die Siedler müssen abziehen, die Armee muss abziehen. Und eine zweite Frage noch, was mir auch sehr wichtig wäre im Zusammenhang mit dem, weil BDS ja auch nochmal thematisiert worden ist, ich finde es richtig, die Boykottmaßnahme, also grundlegend erstmal, also in der Grundausrichtung und auch in der, so wie es angelegt ist. Aber Ich würde schon wünschenswert finden, wenn es auch darum gehen würde, sämtliche Waffenlieferungen und sämtliche Rüstungsexporte, wie zum Beispiel in die Türkei, was die Türkei jetzt ja gerade nutzt gegen Rojava, ne, gegen den kurdischen Teil, wie die einmarschiert sind, mit deutschen Panzern, mit Leopard-2-Panzern, dass das wirklich auch nicht nur ein Staat, da würde ich das schon sagen, dass das an dieser Stelle wichtig ist, generell keine Waffenlieferung aus Deutschland und den anderen EU-Staaten und den anderen NATO-Staaten, am besten sogar auch überhaupt in andere Länder, dass das überhaupt nicht geben soll. Also das wäre mir dann doch noch lieber. Annette. Ja, also nochmal Kriegsverbrechen. Ich weiß, dass es gibt also Palästinenserinnen, die so eine Klage vorbereiten in Den Haag, vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Die eine wird massiv bedroht, nicht nur sie, sondern auch ihre gesamte Familie und so. Also das ist ernst zu nehmen. Ja, ich bin auch nicht sicher zurzeit, wie der Stand der Vorbereitung ist. Dass es Kriegsverbrechen in den verschiedenen Gaza-Kriegen gegeben hat, das sagen ja selbst israelische Soldatinnen und Soldaten. Deswegen sagen wir, wir gehören angeklagt. Denn wenn man Kriegsverbrechen nicht ahndet und Verletzungen gegen das humanitäre Völkerrecht, dann gibt es bald kein Völkerrecht mehr. Und Kriegsverbrechen werden gemacht und sind dann an der Tagesordnung ohne Bestrafung. Das hat damals mir sehr eindrücklich der Mitbegründer von Breaking the Silence so mal ausgelegt. Also und ich denke, wir sollten auch, da ist auch die internationale Staatengemeinschaft gefragt, diese Art von Verbrechen viel stärker anzuprangern. Und das vielleicht, in der Tat kommen wir wieder zu BDS, mit BDS zu verbinden. Was hier wenig bekannt ist, viele, viele US-amerikanische Kirchen haben ihre Gelder aus Pensionsfonds, aus anderen Fonds zurückgezogen, wenn klar geworden ist, dass irgendwelche Verbindungen rüstungspolitischer oder wirtschaftlicher Art zum Staat Israel dort sind. Also in USA, auch in Norwegen, in Schweden, in anderen Staaten ist BDS viel, viel stärker positiv in den Medien und in der Öffentlichkeit als bei uns. Und jetzt mit diesem ollen Antrag, da wird auch BDS natürlich namentlich genannt. Das heißt, wenn wir uns jetzt für BDS aussprechen, sind wir mögliche Antisemiten oder sind wir es? Und dann kann man uns wie auch immer bestrafen. Also von daher ist BDS nochmal jetzt eine ganz wichtige Angelegenheit. Und ich denke, deswegen auch mit dem Assoziierungsabkommen, dass eigentlich nur ökonomischer Druck auf die israelische Regierung kann was ändern. Alle Appelle, das machen wir ja seit 20 Jahren oder so, oder länger genau, Mogherini und andere schreien dann mal kurz mal wieder auf, aber es bleibt ohne Konsequenzen und dann wird man unglaubwürdig. Und das, ich meine Netanyahu und solche Leute, die lachen doch über uns, sagen. Oder es hat jetzt erstmalig 7 EU-Staaten fordern Entschädigung für Projekte, ob das Solaranlagen sind oder andere Wasseraufbereitungsanlagen, die von der EU bezahlt worden sind, also ebenfalls von unseren Steuergeldern und die israelische Regierung, Armeeangehörige, zerstört haben. Erstmalig, aber das sind ein paar Millionen, die sie fordern. Also wir haben mal eine kleine Anfrage gestellt, ich habe es nicht mehr im Kopf, wie viel Werte eigentlich so sukzessive in den diversen Kriegen zerstört worden sind und dann wird es immer wieder aufgebaut, solange sich Netanjahu und Konsorten darauf verlassen können, ja, dann würde ich vielleicht auch mal einiges kaputt machen. Also das ist eine sehr, sehr diffizile Frage. Ja? Aber von daher, wenn man so etwas vermeiden will, muss man für Sanktionen sein. Weil Südafrika haben, ich war aktiv damals in der Anti-Apartheid-Bewegung. Dieselben Argumente damals kenne ich von heute. Damals ging es, ja, wollt ihr denn den Afrikanern schaden, wenn ihr keine Früchte mehr kauft oder Produkte und so? Nein, wir haben es anders gesehen. Wir unterstützen sie. Und wenn doch viele jüdische Organisationen, Künstlerinnen und Menschenrechtsaktivistinnen und so sagen, Boykott, wie Ihre Norman das eben gesagt hat, ist wirklich unsere eigentliche einzige Möglichkeit des zivilen Ungehorsams, dann müssen wir das doch ernst nehmen. Und sie bitten uns inständig, ja, dass wir diese Kräfte, diese progressiven Kräfte in Israel unterstützen. Sie sind genau, werden ja immer stärker an die Wand gedrückt. Und leben auch mit Morddrohungen und. Dann soll die israelische Gesellschaft eine absolute Tendenz in den letzten Jahren zum Rechtsextremismus gemacht. Manche nennen das Faschistoid. Ich benutze den Ausdruck nicht gerne. Aber Faschismus und so, das ist in israelischen Zeitungen wesentlich, wird es so beschrieben. Ja? Faschistoide Tendenzen Menschenrechtsaktivistinnen, egal ob gegen Palästinenser oder Israelis, muss man sagen. Das sind einfach, wir sind einfach dann die Schlimmen und die Verbrecher. Ja. Ganz kurz anschließen. Die Frage, die hier auftauchte. Achso. Ja, die Frage, die von Ihnen kam, habe ich so verstanden. Also es gibt offensichtlich ein Vermittlungsproblem. Also die BDS-Kampagne ist nicht ein monolithischer Block, sie ist nicht in allen Ländern gleich. Und hier in Deutschland, man muss ja sagen, also es ist nicht ein Land wie jedes andere, was diese Frage betrifft. Das muss man auch wirklich unterstreichen. Und geht es jetzt tatsächlich um Produkte aus den besetzten Gebieten? Geht es um Institutionen, die es unterstützen? Es ist nicht so richtig eindeutig und wenn man auf verschiedene Seiten geht, in verschiedenen Ländern, gibt es eben unterschiedliche Interpretationen. Auch jüdische Intellektuelle wie Moshe Zuckermann stehen der BDS-Kampagne sehr kritisch gegenüber und sagen, das bringt nichts. Andererseits gibt es dann Leute, die sagen, ja gut, also Zuckermann wäre ja selber betroffen. Wir haben gerade gehört, es ist nicht so, weil er eben nicht in Institutionen arbeitet, die die Besatzung unterstützen. Also es ist eine diffizile Geschichte und gerade hier in diesem Land. Norman Pich. Ich wollte noch etwas zu dieser Einstaat oder Zweifaden. Ich unterstreiche Ihre Skepsis gegenüber internationalen Organisationen. So what? Was bringt es? Der Internationale Gerichtshof hat im Jahre 1986 ganz eindeutig klargestellt, dass die Konstruktion der Mauer, dieses Grenzzorns, soweit es auf palästinensischem Gebiet ist, völkerrechtswidrig und hat gleichzeitig gesagt, auch die ganzen Siedlungen, nicht nur die, die Israel auch als illegal ansieht, sondern alle Siedlungen sind illegal. Und was geschieht daraus? Nichts. Auf der anderen Seite ist es so, dass jetzt die Trump-Administration auf die Ankündigung oder die Überlegung von Abbas in Ramallah geantwortet hat, doch vor den Internationalen Gerichtshof zu gehen, dass er sagt, wenn ihr das tut, dann schließen wir eure Vertretung in Washington. Das heißt, es gibt Dinge, die wirklich irgendwie doch unter die Haut gehen. Und die brauchen wir. Und der ganze Widerstand und diese ganze Antisemitismus-Debatte hier und auch sozusagen die Front gegen BDS zeigt, dass offensichtlich diese Boykott- und diese Sanktionsaktivitäten die einzige ist, der irgendwie eine Gegenreaktion erzeugt, weil sie trifft. Wir wissen das, dass der Milliardär Adelson derzeit 300 Millionen stiftet dafür, um juristisch gegen die BDS Aktivitäten international vorgehen zu können. Wir wissen auch, dass es ein internationales Rechtsanwaltsbüro in New York, in dem übrigens Obama seine Michelle kennengelernt hat. Das hat eine Dependance in München. Die sind auch engagiert darin, juristische Wege zu erkunden, wie kann man die BDS-Aktion aushebeln. Wir wissen, dass das israelische Regierung Millionen dafür ausgibt, gegen die BDS-Bewegung hier zu finanzieren. Und Sie können sich so einige Publikationen schon mal vorstellen, die immer die israelische Position und Fahne hochhalten, woher sie eigentlich ihr Geld kriegen. Das ist ganz eindeutig, dass, so wird es auch gesagt, wir brauchen hier Repräsentanten, die unsere Sache vertreten und die werden auch so finanziert. Dazu die Gegenfrage, die ich Ihnen stellen möchte. Bei aller Skepsis gegenüber den internationalen Institutionen, meinen Sie, dass es für die Palästinenser leichter werden würde, in einem palästinensisch-israelischen Staat gegen die Apartheid zu kämpfen, ohne jegliche Unterstützung anderer Staaten? Denn die werden sich alle zurückziehen. An vorderster Front die deutsche nächste Koalition wird immer sagen, in interne Angelegenheiten Israels werden wir uns nicht einsetzen. Ich muss klar sagen, es ist nicht unsere Sache, darüber zu entscheiden, ein Staat oder zwei Staaten. Das ist die Sache der Palästinenser und auch der Israelis selber. Das, was wir können nur diskutieren, welche Möglichkeiten bestehen. Und für mich, was unterstütze ich eigentlich? Entziehe ich eigentlich der PLO meine Unterstützung, weil sie sich auf ein irrational oder ein irreales Zwei-Staats-Modell noch kapriziert? Oder sage ich, nein, ich würde das unterstützen, wenn sie vor den internationalen Gerichtshof, wenn sie vor den internationalen Strafgerichtshof geht, um auch diese Hebel zu benutzen, Israel dazu zu benutzen, was sie eigentlich verpflichtet sind. Das dazu. Ja, mehr auch nicht. Das reicht. So. Also, Michael Mede? Er fühlt sich noch nicht beantwortet. Er fühlt sich noch nicht beantwortet. Ich, nein. Und zwar. Nein, nein. Soll ich nochmal? Nein, nein, ich habe das im Kopf noch. So weit bin ich noch. Entschuldigung. Es ist so. Ein jüdischer Staat, wenn er für sich sozusagen neben einem palästinensischen Staat ist, dann ist die Sache auch der jüdischen Bevölkerung, ihn so zu konzipieren, wie sie wollen. Allerdings, dann müssen sie das sozusagen in ihrer Bevölkerung machen und dürfen niemanden diskriminieren. Denn auch ein jüdischer Staat muss ein demokratischer Staat sein. Und wenn auf der anderen Seite eben vielleicht die gegenwärtigen Palästinenser auch noch dann in den palästinensischen Staat gehen und einen palästinensischen Staat haben, dann ist das eben vollkommen korrekt. Das ist nicht eine prinzipielle Opposition gegen einen jüdischen Staat. Nur er darf nicht implizieren, was er im Augenblick hat, keine Apartheid, keine Diskriminierung, keine rassistische, ja, das ist es. Das würde, nein, aber das würde wahrscheinlich die Voraussetzung sein, dass es eben zwei Staaten geht. Anders geht es nicht. Das war dann gleich die Anknüpfung. Also da ist jetzt schon viel von meiner Frage, die ich übrigens genauso gestellt hätte, weggenommen. Gleichwohl gibt es zwei Sachen, die ich gerne trennen würde. Also es gibt das heutige Israel, in dem ja ein erheblicher Teil palästinensischer Bevölkerung ist, die die israelische Staatsbürgerschaft hat, die wiederum in diesem Staat auch bevölkerungszahltechnisch im Moment die Minderheit stellt. Ich glaube, dass man etwas schärfer trennen muss, die sind Bürger zweiter Klasse, das würde ich unterstreichen. Die Denkfigur allerdings der Apartheid impliziert immer Südafrika. Und das Verhältnis der damaligen Situation in Südafrika mit der Situation der palästinensischen Israelis 1:1 zu setzen, was das impliziert, halte ich für problematisch. Das wollte ich einfach nochmal sagen, weil die Rechte der sind deutlich andere, auch anders erkämpft, auch anders parlamentarisch übrigens erkämpft, als die, die in Südafrika damals Realität waren und Kritik der Weltgemeinschaft ausgelöst haben. Ich glaube, dass das ein Teil des Problems eurer Argumentation ist, diese Art von Unschärfe. Wenn man nämlich jetzt die Kamera nur ein wenig schwenkt und nach in den Gazastreifen guckt oder in die Westbank, dann fällt einem da an Unterschieden nicht mehr viel ein. Das stimmt, weil man ist erstens unter Besatzung, man ist im Grunde genommen komplett rechtlos, weil man geht durch Checkpoints, aber das sind eben zwei unterschiedliche Strukturen. Und das wird verwischt, leider. Mhm. Übrigens auch durch die Debatte, die zum Teil stattfindet. Und übrigens auch, das will ich auch deutlich sagen, durch den Druck, der auf jeden ausgeübt wird, der sich traut, substanzielle Kritik an der zionistischen Führung in Israel zu äußern und substanzielle Kritik an dem, was sie dort als politische Struktur machen. Das erzeugt den Druck. Aber ich glaube, dass man trotzdem in der Pflicht ist, seine Worte sauber zu wählen und die um diese Art von Differenzierung zu kämpfen, weil die Einfallstore werden aus meiner Sicht einfach dann zu groß. Und diese Unterscheidung, finde ich, ist wichtig. Also ich denke, die BDS-Kampagne, ohne die geht es überhaupt nicht. Im Grunde wurde die Unterstützung hier ganz klar gegeben, wir können es nicht anders, wir müssen es mit friedlichen Mitteln, wir müssen Druck ausüben. Und die Kernfrage ist doch, dass die Politik unserer Bundesregierungen und besonders auch der auch in den letzten Jahren sich weiter verstärkt hat und in einem Maße ist, dass man sich als Deutscher nur dafür schämen kann. Und deswegen meine grundsätzliche Meinung nochmal zu BDS, ich mache das seit Jahren und ich rufe auch dazu auf. Für mich taucht allerdings die Frage auf, was passiert in den nächsten Monaten oder Jahren, wenn ich das weiter so mache? Kriege ich eine Anzeige? Nicht? Und diese Sorge, die haben ja manche schon, auch mit denen ich Ich muss sagen, selbst jüdische Mitbürger, deutsche Staatsbürger sagen, das kann sich ändern. Wir werden ja jetzt auch diskriminiert. Mhm. Und ein Teil meiner persönlichen Freunde haben eine ähnliche Auffassung, wie sie auch hier im Saal überwiegt. Nicht? Also insofern, jetzt vielleicht noch eine Frage. Deutschland ist verantwortlich für die Sicherheit Israels. Was ist das für... Es ist absurd und schwachsinnig. Ich möchte es mal ganz klar sagen. Ich weiß nicht, vielleicht kriege ich jetzt auch eine Anzeige dafür. Weil für mich ist die Frage der offenen Diskussionskultur, die wird eingeschränkt durch den Beschluss des Bundestages vom Donnerstag. Ich weiß nicht, ob ich das, möchte ich eure Meinung auch dazu haben. Also ich bin nicht ängstlich. Ich habe meine grundsätzliche Haltung, zivile Proteste ja und BDS auf jeden Fall. Das muss auch weiter so gehen. Und die Frage noch auch mal mit Apartheid. Naja gut, man sollte differenzieren, aber man sollte sich übertreiben. Apartheid heißt nichts anderes als Abgeschiedenheit. Und wer in Israel gewesen ist oder an Grenzkontrollpunkten und Kontrollen dort gesehen hat, wer die Straßen, also wer einige Male in Israel war, der hat eine andere Auffassung, als wer vom grünen Tisch ausspricht. Nicht? Und insofern ist all das, was gesagt worden hier ist, kann ich nur sagen, es ist zu unterstützen. Mhm. Aber nochmal meine Frage, sind wir verantwortlich, Deutschland, für die Sicherheit? Das ist absurd, sowas überhaupt. Aber wie ist eure Meinung? Danke. Ich hätte noch mal eine Frage zu Apartheid an Sie, Herr Pech. Apartheid in Israel, und damit meine ich jetzt in Israel als Staat. Es gibt eine Organisation, Adamir, die hat über 60 Gesetze aufgezählt in Israel, bei denen ganz deutlich wird, dass palästinensische Bürgerinnen anders behandelt werden als jüdische Bürgerinnen. würde ich gerne Ihre Meinung dazu hören. Also zum Beispiel das Recht auf Rückkehr. Das ist ja palästinensischen Flüchtlingen vorenthalten, aber jeder jüdische Mensch weltweit hat ein Recht, nach Israel zu gehen, zum Beispiel. Und das wäre dann die zweite Frage. In dem Gespräch um Einstaaten, Zweistaaten wurde über vieles gesprochen, wo eventuell die palästinensischen Bürgerinnen aus Israel dann hingehen könnten, zum Beispiel Palästina. Was passiert mit den Flüchtlingen weltweit? Und zum Dritten freue ich mich ungemein, dass hier so viel positive Haltung zu BDS ist. Ich bin froh, dass sich die Leute nicht einschüchtern lassen. Ich möchte auch was zur Apartheid sagen. Ich werde nicht vergessen, ich war im 2011 in Kapstadt bei dem berühmten Russell-Tribunal, wo es um Palästina-Israel ging, mit dem verstorbenen Stefan Hessel, der dieses Büchlein geschrieben hat, Empört euch. Der letzte Überlebende war, der die Menschenrechts-UN-Charta mitgeschrieben hat und der dieses Tribunal gegen Israel oder zur Untersuchung von Verbrechen Israels gegründet hat. Es war sicherlich eines der beeindruckendsten Konferenzen, wo ich jemals, an der ich teilgenommen habe. Und da ging es um Apartheid. Und es wurde wie ein Tribunal, ein Gerichtsverfahren, gab es also Zeugen und Zeuginnen, und einer nach der anderen hat dargelegt, wie sie diskriminiert wird, wo die Gesetze, die 60 Gesetze sie einschränken und so weiter und so fort. Nach diesen Schilderungen stand ein baumlanger Afrikaner auf, bleich, Afrikaner schwarze Hautfarbe, aber sehr bleich, war der Gewerkschaftsführer von Cusato und sagte mit Tränen in der Stimme, was er jetzt hört, da sagt er, ist eure Apartheid schlimmer, denn wir in Südafrika wussten immer genau die Höhe der Strafen, wenn wir Passvergehen gemacht haben, wenn wir illegal in den weißen Gebieten gewesen sind, dann ja, wussten wir, das kostet 3 Monate, das 10 Monate, das 5 Jahre. Aber sagt er, ihr Palästinenser, ihr wisst ja nie, wie lange ihr im Knast bleiben müsst, weil die unter der Administrativhaft könnt ihr ja lebenslänglich sein. Die wird ja immer verlängert, völlig willkürlich und ohne Gerichtsurteil oft. Und das macht den riesen Unterschied aus. In der Tat, das hat mir so die Augen geöffnet. Dieses Administrativhaft, Norman kann da vielleicht noch was sagen, ist ein Unding, ist für mich auch gegen das Recht. Ja? Also das wollte ich dann noch mal klar sagen. Und BDS, noch einen Satz, ich habe hier so einen schönen Zeitungsartikel, Freunde Israels boykottiert diesen Staat, gegen die Politik der Apartheid aufzubegehren, ist nicht antisemitisch, sondern stellt die höchste Form der Loyalität dar. Hat ein US-Amerikaner, der hat auch die israelische Staatsbürgerschaft und bezeichnet sich als orthodoxer Jude, im März letzten Jahres in der Frankfurter Rundschau verkündigt und leitet und darlegt dar, warum der Boykott wichtig ist. Denn, sagt er, wir können zu diesen Menschenrechtsverletzungen nicht schweigen, wir müssen dagegen protestieren und das ist der einzige Weg, den wir haben. Auch noch ein Wort zu der Präzision des Apartheidsbegriffs. Das ist notwendig. Und das wird man in diesem Buch auch sehen. Richard Falk, der in seinem letzten Bericht ja davon spricht, hat das ausdrücklich auf die besetzten Gebiete bezogen. Das heißt, nehmen wir Israel im Augenblick, wie es eigentlich sein will, als binationalen, einheitlichen Staat, so herrscht dort Apartheid. Der Begriff der Apartheid in der etwas verschwommenen Form, den finden wir allerdings bei sehr vielen Kritikern innerhalb Israels. Zum Beispiel der Chefredakteur von Haaretz, Amos Schocken, der spricht von Apartheid in Israel selber. Das heißt, Apartheid ist ein an sich für sich klarer Begriff, der natürlich durch die historische Belastung durch Südafrika eine ganz bestimmte Konnotation, eine ganz bestimmte Inhalt bekommen hat. Dennoch muss man sagen, selbst wenn das anders ist in den besetzten Gebieten, allmählich wird, und das war auch eines der Ergebnisse des Russell-Tribunals, welches in 4 Städten gewesen ist, das ist London, in Barcelona, in New York und in Kapstadt, die sprechen ganz eindeutig von Apartheid in den besetzten Gebieten. Und das ist die Furcht, wird es auch dann sein, wenn es ein sozusagen international akzeptierter, einheitlicher Staat ist. So viel dazu. Aber zur Verantwortlichkeit für die Sicherheit Israels. Da würde ich schon sagen, innerhalb des UNO-Systems ist jeder Staat für die Sicherheit des anderen auch mitverantwortlich. Das ist sozusagen die Grunderkenntnis oder die Grundposition des Gewaltverbots. Kein Staat darf gegen den anderen Gewalt ausüben oder auch androhen. Kein einer darf intervenieren. Das heißt, es bedeutet, jeder Staat ist verantwortlich für die Sicherheit insofern, dass niemand einen anderen überfallen darf. Und gestatten Sie mir eine kleine, das juckt mich jetzt doch, Sache. Die Drohung, die Trump und die US-Administration ja permanent gegen Korea und auch gegen den Iran ausstößt dort, das ist schon nach der UNO-Charta ein Völkerrechtsverstoß. Denn nicht nur die Intervention, sondern auch die Gewaltandrohung. Und beide Staaten, was leider in dieser Presse nie erwähnt wird, beide Staaten haben den Amerikanern angeboten von ihnen gefordert, schließt mit uns einen Nicht-Angriffspakt, dann werden wir auch die Nordkoreaner auf unser verzichten können. Oder wenn ihr keinen Pakt macht, dann macht eine einseitige Gewaltverzichtserklärung. Beide Administrationen, und nicht nur Trump, sondern Clinton, Bush ebenfalls, haben immer abgelehnt, das, was ihnen eigentlich nach der UNO-Charta auferlegt wird, nämlich die Sicherheit eines Staates dadurch zu garantieren, dass wir sagen, wir werden euch nicht angreifen. Und das bin ich, ein konservativer Völkerrechtler. Vielleicht doch nochmal zu der BDS-Kampagne und der Antisemitismus-Resolution, wie sie vergangene Woche ja im Bundestag verabschiedet worden ist. In dem Band, das habe ich jetzt auch erst vorgestern gelernt, ist eine Autorin, Nirit Sommerfeld aus München, eine israelische Staatsbürgerin, die in Deutschland lebt, eine Zeit lang in Israel war, jetzt einen Vortrag halten wollte am Gasteig, also ein städtisch gefördertes Kulturzentrum, und eben unter dieses Verdikt BDS Werbungsverbot, sage ich jetzt mal, viel. Da gibt es jetzt Gegenproteste. Mir scheint, dass das um sich greift tatsächlich. Also wir haben die Vorlage im Bund, wir haben kommunale Vorstöße in München und in Frankfurt. Müsste nicht sehr viel mehr Druck aufgebaut werden, von unten her, sage ich mal? Und gibt es da schon Ansätze, wo man vielleicht den Druck etwas vergrößern könnte, verstärken könnte? Ja, die gibt es. Also ich war gerade in München und Nirit habe ich zwar nicht getroffen, aber die Bernsteins, die da wirklich auch persönlich betroffen sind. Denn Judith selber als Jüdin hatte auch ein Redeverbot gehabt. Ja, und es konnte dann gerichtlich auch durchgesetzt werden. Also München ist schwierig. Und dadurch, dass, ich sag's jetzt mal, Frau Knobloch, die ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, da großen Einfluss anscheinend hat. Und sobald irgendeine Veranstaltung am Himmel erscheint, dann also, ja, wird die Antisemitismuskeule, ich sage das jetzt mal so klar, geschwungen und jegliche Kritik an israelischen Menschenrechtsverletzungen, an Regierungspolitik wird versucht zu unterdrücken. Deswegen gibt es da den Antrag, also keine städtischen Räume mehr an BDS-Leute, Israel, also da fasst man ja dann alles drunter. Dann bist du das und ich und Norman und einfach nur die Diskussion, ich sage immer, über Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden. Ja? Mehr mache ich ja auch gar nicht. Also das halte ich, und das ist für mich ein klarer Verstoß gegen das Grundgesetz. Da ist meine Meinung, ich habe nicht mehr die Freiheit zu sagen, was mir passt oder was Judith und ihr Mann sagen wollen. Und das ist schon sehr beschwerlich. Es ist dadurch, dass oft einzelne Personen rausgegriffen werden bei diesen ganzen Kampagnen gegen Kritikerinnen oder Kritiker. Gerade bei Wissenschaftlerinnen ist das existenzbedrohend. Ja, wenn man wie hier in Berlin hatten wir jetzt zwei Fälle, glaube ich, gehabt, ein Seminar macht zu Rassismus und Kolonialismus. Und dann wird von Antideutschen und anderen Leuten gefragt, Studierenden oder so, das ist antisemitisch. Und dann wird eine riesengroße Maschinerie in Gang gesetzt und Gutachten verfasst und so weiter und so fort. Und letztendlich in Hildesheim hat eine junge Frau ihren Job verloren, die Präsidentin der Uni musste zurücktreten und, glaube ich, noch jemand. Ein Riesentheater über eine junge Frau, die richtig krank darüber geworden ist. Da ist die Existenzgrundlage ihr entzogen worden. Die darf jetzt nur noch Arabischkurse geben an der VHS, muss aber unterschreiben, überhaupt gar keine politischen Äußerungen zu tun. Und auch diese Arabischkurse sind gefährdet. Also das ist deswegen... ist aus Wissenschaft, Politik und Medien bei Politikerinnen, das weiß ich aus eigener Hand, ist es einfach keine Karriere möglich. Ist nicht karrierefördernd. Also man kann sich wunderbar mit sozialem Arbeitslosigkeit, allen möglichen Themen beschäftigen, aber dieses Thema ist eine absolut heiße Kartoffel und wer die anfasst, egal in welcher Partei, ist ein Paria. Ja? Und muss ordentlich was aushalten und wird natürlich nicht mehr irgendwie eine Parteikarriere ergreifen. Deswegen gibt es auch so wenig Leute, die sich da die Zivilcourage haben und im Bundestag auch sagen oder im Menschenrechtsausschuss so und so und so und das muss jetzt mal an die Öffentlichkeit und wir protestieren. Die ziehen alle den Schwanz ein und sagen mir dann privat, prima, dass du das wenigstens machst. Ja, toll, da kann ich mir was verkaufen. Also das ist einfach auch große Feigheit und Angst. Bei manchen ist diese Angst berechtigt, ja? Aber nicht unbedingt bei Bundestagsabgeordneten. Die kriegen das Mandat nicht entzogen, deswegen. Es gibt unendlich viele Geschichten und leider ist es so, dass es nicht nur in Deutschland so ist, sondern auch in den Niederlanden. Ich war jetzt neulich eingeladen zu einer internationalen Konferenz zur Situation der politischen palästinensischen Gefangenen in Israel. Diese Konferenz sollte in Den Haag stattfinden und eine Woche vorher wurde den Veranstaltern der Saal auf Druck der israelischen Lobby gekündigt. Sie mussten 6 unterschiedliche Säle dann versuchen zu mieten, was ihnen nicht möglich war. Und zum Schluss sind sie ins Industriegebiet gegangen, in einer jener Hochzeitssäle, die die Türken dort gerne mieten, um dort ihre Hochzeiten zu machen, um dann schließlich doch noch die Konferenz durchführen zu können. Und jetzt im Februar soll in Berlin wiederum eine Konferenz auch zur Frage des Antisemitismus stattfinden. Diese Veranstalter sind allmählich so klug, dass sie den Veranstaltungsort nicht sagen, damit dort kein Druck ausgeübt werden kann, sondern offensichtlich, ich weiß nicht, wie sie es machen wollen, denn sie wollen doch einige Zuschauer und Zuhörerinnen haben, dass sie es irgendwie benachrichtigen können. Dieses ist ein großes Problem. Und ein letztes, wie bizarr das läuft, und zwar schon seit längerem. Der Autor eines der besten Bücher über Israel-Palästina-Konflikt ist Walter Holzstein, ein Schweizer, kein Friede um Israel. Dieses ist in Wien zum letzten Mal im Promedia Verlag schon in den 90er Jahren veröffentlicht worden. Ich habe ihn lange aus dem Auge verloren und traf ihn dann wusste nicht, was er macht, bis ich dann erfuhr, dass er eine Professur über Männerforschung in Berlin angenommen hatte. Ich machte mir so meine Gedanken über diesen Herrn, was ist denn eigentlich los, und traf ihn neulich in Zürich und fragte, wieso ist das gekommen? Er erzählte mir so etwa, ja, eine Neuauflage. Ich sage, warum hast du keine Neuauflage des Buches und was treibt dich zur Männerforschung? Er sagt einfach, das Überleben. Mit dem Thema Israel-Palästina hätte er keine akademische Karriere weder in der Schweiz noch in Deutschland machen können, sondern da hätte er eine billige Professur in Berlin annehmen müssen. Männerforschung hätte er dann auch gemacht, um überhaupt überleben zu können. Und für die Fort- oder die Neuauflage seines wirklich vorzüglichen Buches fehlen ihm einfach die Mittel. Die Pension, ist er pensioniert, ist nicht so hoch, dass er die Reisen, die er nach Beirut in die Archive machen müsste oder so, aufbringen kann. Das heißt, das sind die ganz banalen, aber existenziellen Auswirkungen einer solchen Abwehrschlacht, die von diesen jetzt geschlagen wird. Ja, Blick auf Tür. Ich würde denken, wir machen noch eine letzte Runde. Da hinten gab es eine Wortmeldung. Ich wollte gern anknüpfen an eine Aussage von Ihnen. Die Sache mit der Berufsverbote, und ich bezeichne es so, das hat etwas mit Antikommunismus zu tun in der Vergangenheit. Jetzt werden Berufsverbote oder Karrieren, akademische Karrieren, unmöglich gemacht, indem man auf andere ideologische Klamotte greift. Diesmal ist der Antisemitismus. Ne? Ich will die Sache in eine andere Richtung fokussieren. Ich stelle hier fest, es gibt keinen einzigen Palästinenser in diesem Raum. Ein großer, gut, Entschuldigung. Die Popot regelt. In Berlin gibt es ein paar tausende Palästinenser und politisch aktiv. Es gibt ein paar tausend Araber, sehr politisch aktiv. Warum schaffen wir es nicht, als Linke die ideologische Verbund mit denen aufzuschaffen? Und was schaffen wir nicht, weil es sehr gut gemacht hat, ideologisch, politisch, ne, diese Skalpell zwischen Linken aus dem arabischen Raum und Linken aus dem deutschen Raum mittels Antisemitismus-Diskurs aufzubauen. Wenn mir ein palästinensischer Junge sagt, ich hasse Israel, ich kann sagen, ist naheliegend, ist logisch. Dein Opa wurde vertrieben. Dein Vater ist umgebracht in was sollst du fühlen? Dankbarkeit für die Leute, die Morde von deiner Familie, ist mir naheliegend. Warum schaffen wir es nicht als Linke? Die sind wir ja nicht vertreten von einem offiziellen Diskurs. Ne? Mhm. Diese Anliegen von dieser arabischen Jugend, die bei uns wächst. Machen wir einen Schritt weiter. Jetzt kommt die Situation, spazieren Sie in Frankreich, in der HLM, in der großen Peripherie, die junge arabische, marokkanische, die sind an der Milz der algerischen Befreiungskampf entstanden. Ihre Eltern, egal ob die Pied Noir oder Hakis waren, also die Soldaten in denen der französische Kolonialmacht, ne? Die haben zu tun mit der, die Frau, die aus der Rechten, die Le Pen. Der Vater von Le Pen war ein berühmter Fallschirmjäger, der in Algier gemordet und gefoltert hat. Das ist die Geschichte der Rechten und der Populisten in Deutschland und in Europa. Egal in welchem Land sie packen, werden ehemalige ideologische Kolonialelemente, die heute mit der Migrantenjugend zu tun haben. In Westeuropa ein Teil der Migration ist arabische, muslimische Hintergrund. Also für mich, der Antisemitismus ist ein Diskurs, der darum geht, diese Proletarier, nennen wir so, die sind die echten Proletarier, ne? Die keinen Job, keine Zukunft, keine Perspektive, räumlich eingezäumt, ne? Einen politischen Diskurs unmöglich zu machen. Mhm. Wenn in Berlin jemand wagt, eine Demo zu machen, sei der Al-Quds oder ein anderer, rein palästinensisch organisiert, läuft hier ein Gewitter, ne, der Antisemitismus gegen sie. Gut, jetzt als Linke, ich bin nicht Deutscher, aber ich bezeichne mich als deutsche Linke und zwar Radikale. außerhalb der Parteien. Ich rede nicht von meiner Regierung, ich rede nicht von meinem Staat, ich rede nicht von meinem Parlament. Das sind nicht meine, obwohl ich hier lebe. Ne? Ich habe nie gewählt und ich werde nie für sie wählen. Ne? Und ich bin nicht Anarchist. Okay. Das heißt, wir hatten vor 30 Jahren einen Ansatz, wo es die Rote zählen, ich nenne es mit Namen, dieser Versuch der Migration und die staatlichen Apparaten richtig zu bekämpfen. Die ist bekämpft worden, vielleicht manche von Ihnen kennen diese Geschichte in Westdeutschland, ist bekämpft worden und ist kriminalisiert. Ja? Es war ein hartes Stück. Dann ging es ideologisch die Auseinandersetzung der Spaltung innerhalb der radikalen Linken, Rote zählen, ne? Weil manche von denen hatten in der Linke marxistische, kommunistische, palästinensische Unterstützung gefunden und Unterstützung gegeben. Das wurde benutzt, um die Schiene der Antisemitismus zu fahren und die zu trennen. Ne? Gut, kurz und bündig, mir geht es darum, für mich Strategie, die Linke heutzutage ist der Verbund mit der migrantischen Jugend in der Peripherie der großen Städte in Westeuropa. Wenn wir schaffen, einen politischen gemeinsamen Diskurs zu finden, wäre Nummer eins, vielleicht die Waffe des Islamismus zu trennen, ne, zu neutralisieren. Und es ist unsere Pflicht, wenn wir nicht einen laizistischen linken Diskurs finden, die möglich macht, mit dieser Jugend, mit diesen Bevölkerungsgruppen, mit diesen Deutschen und Franzosen oder Spanier oder Engländer, die arabischer Ursprung sind, Migrationshintergrund haben, wenn wir nicht einen gemeinsamen Diskurs finden, wir werden es nie schaffen, das Problem aufzuheben. Was in Israel passiert, kurz gesagt, nee, es muss ein bisschen das Problem, weil es geht in die Sicherheitspolitik. Nein, ich denke, es ist ein Gedanke, die uns ein bisschen Angst. Ist doch eine Frage vielleicht. Nein, ich muss keine Frage, ich mache Aussagen, ja. Sie konnten mir widersprechen. Ja? Okay, ich will das lassen, Verbund zwischen Ideologie, Sicherheitspolitik und Migrationspolitik. Das ist der Kern von meiner drei Aussagen. Ja. Danke. Okay, danke. Ja. Alles gut. Noch eine hier vorne, Micha. Ja, ich muss dann auch los. Ja, ja. Immer die letzte Runde. Ja, ja. Ja, ehe es jetzt wieder zu traurig und zu historisch und so weiter wird. Also es gibt schon, nicht so laut, Entschuldigung. Leiser, ja, ja, ja, ich bemühe mich ja irgendwie mit diesem Mikrofon das so zu halten. Was, so ist es gut? So geht das? Ja, ja. Ja, so. Ne? Also, ehe das jetzt zu traurig und zu historisch wird und so. Also es gibt ja schon tolle, was heißt tolle, sehr aktive palästinensische Aktivistinnen und Aktivisten auch in Berlin. Jetzt gab es am Sonntag den Women's March, waren auch Männer da, da waren eben auch viele Palästinenserinnen und Palästinenser und Kurdinnen und Kurden und da waren eben, das wurde ja angedeutet, eben auch die Politik der Bundesregierung gegenüber der Türkei. Ich denke, das ist auch wichtig, jetzt nochmal was Positives zu sagen und Perspektivisches, das eben mit reinzubringen. Das ist ja durchaus ein Thema, was allgemein jetzt in der Linken, in der kritischen Öffentlichkeit das Schicksal der Kurdinnen und Kurden drin ist. Und das eben nochmal zu verbinden, auch mit der Thematik von Palästinenserinnen und Palästinensern um gerechten Frieden in Israel-Palästina. Und nur ein Veranstaltungshinweis, da kann man das auch befriedigen. Morgen ist in der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Veranstaltung mit palästinensischen Aktivistinnen und Aktivisten und mit der Vertreterin der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Also es passiert auch was. Und ich komme nochmal zurück. Wo? Das ist in der Rosa-Luxemburg. 19 Uhr. Oh, guck mal selber nach, jetzt sieht nicht so viel. Also zu finden, ist einfach zu finden im Internet. Ich halte den Titel jetzt nicht, Perspektiven Nahost und so weiter. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, also ich denke, es ist wichtig, noch von Anfang her wieder eine Öffnung zu schaffen für das Thema Israel-Palästina. Und da bleibe ich auch dabei, dass es nicht unrealistisch sein muss, diese Forderung der Anerkennung des Staates Palästina zu erreichen, auch was Gregor Gysi anbelangt. Der hat ja zu seinem 70. Geburtstag gesagt, er hat den Wunsch, eben nochmal einen Staat Israel und Palästina in seinem Leben zu sehen. Das kann ihm doch, da kann ihm doch geholfen werden und er kann selber was dafür tun. Er ist ja doch im Bundestag. Genau, also das, so, dass man ein bisschen so auch die Perspektive guckt und so auch für Meinungsfreiheit, dass man dafür sich einsetzt. Kauf das Buch. Ja. Der Mikrohalter weist darauf hin, dass der Hinweis von hier, was die laizistische Linke angeht, ein wichtiger war. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass ihr darauf auch nochmal eingeht. Genau, dann machen wir jetzt das Schlusswort, bitte nochmal. Ja, im Augenblick. Ich habe Schwierigkeiten. Ja? Ach so. Ja, ich habe stimmlich indisponiert, insofern entschuldigt. Annette, bitte. Also klar, ich bin auch für laizistische Staaten. Wir haben Frankreich, ja? Da ist das in der Verfassung. Ah, Entschuldigung. Ja, das hört man, selber hört man das nicht. Das ist wirklich wahr. Ja, so ist okay. Ich kann auch ohne Mikro. Und darum, also ich habe schon meine Schwierigkeiten mit christlichen Staaten oder muslimischen oder sonstigen Religionen, ja. Also ich finde, und das ist natürlich hier bei Israel, wird es ja permanent vermischt. Einmal die staatliche eben und dann die religiöse, ja. Also, und das ist sehr, sehr unheilvoll, ja. Ich sage immer, ich bin die beste Freundin von meinen linken jüdischen Mitbürgerinnen oder ob sie nun hier leben oder in Israel, weil ich für sie mitkämpfe. Ich gebe ihnen auch eine Stimme, genauso wie ich das tue für die Palästinenser und Palästinenserinnen. Da ist es mir wirklich egal, welche Religion der oder diejenige hat. Das finde ich ist unerheblich. Und bei den anderen Fragen oder Ausführungen bin ich ehrlich gesagt etwas ins Schwimmen gekommen. Ja, ich weiß gar nicht. Ja. Entschuldigung, aber ich habe eine Bronchitis und mir fällt es etwas schwer, nur kurz. Unter demokratischen Gesichtspunkten gibt es ja sowieso keinen konfessionellen Staat. Es gibt keine Gesellschaft, die monokonfessionell ist. Das ist nicht möglich, sondern das demokratische Postulat ist immer die Gleichberechtigung aller Denominationen, aller Religionen. Und das ist ein Ausschließungsmoment, wenn hier propagiert wird, nur eine Religion. Ich halte das auch für eine absolut schädliche Perspektive für Israel selber, auf einen rein jüdischen Staat auszusein, dem es ja doch darum gehen muss, in seiner arabischen Umgebung auch integriert und aufgenommen zu werden, was man nicht werden kann, indem man einfach monotheistisch und monoreligiös sich strukturiert. Ich halte das auch, das ist meine Meinung, nur für eine wirklich falsche Perspektive für einen jüdischen Staat, sondern da geht es nur um einen demokratischen Staat, der multikulturell und multireligiös ist. Das ist die einzige Alternative. Das ist auch nichts Linkes, sondern das ist nur demokratisch. Ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, Annette Groth, Norman Pich fürs Kommen. Für diese angeregte Debatte habe ich Ihnen zu danken, auch für Ihr zahlreiches Erscheinen. Jetzt darf ich noch drei Werbeansagen machen. Die eine betrifft dieses sehr empfehlenswerte Buch selbst. Wer es noch nicht hat, also dem sei es dringend zum Kauf empfohlen. Es gibt es im Eingangsbereich. Zum Zweiten möchte ich in eigener Sache eine Veranstaltung bewerben, nämlich am 21. Februar 2018 findet ein Gedenkkonzert zu Ehren von Daniel Viglietti statt, dem großen uruguayischen Sänger, der Ende letzten Jahres verstorben ist. Da können Sie Karten hier kaufen. Das wird mit Sicherheit ein sehr interessantes und sehr schönes Konzert. Rolf Becker und viele andere nehmen daran teil. Und last but not least möchte ich hinweisen auf das dreiwöchige kostenlose Probeabo der Jungen Welt. Auch da liegen im Eingangsbereich Listen aus. Wer die Zeitung noch nicht kennt, kann sich da eintragen. Das ist kostenlos und unverbindlich. So, nochmal ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen. Danke ans Podium und einen guten Heimweg. Tschüss.